Protokolle 11.5. Sie werden Ihre Augen wieder schließen, weil wir Ihnen die Rückgabe aller Ihrer geraubten Freiheiten versprechen werden, sobald wir alle Gegner des Friedens niedergerungen und die Parteien zur Ohnmacht verurteilt haben werden. Ich glaube Ihnen nicht sagen zu müssen, wie lange Sie auf die Rückkehr Ihrer Freiheiten warten werden. Warum haben wir diese ganze Politik erfunden und den Nichtjuden beigebracht, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren tieferen Sinn zu erkennen, wenn nicht aus dem Grunde, um das auf Umwegen zu erreichen, was unser zerstreutes Volk auf geradem Wege nicht erreichen konnte? Protokolle 11.6. Das war die Grundlage für unsere Organisation der Freimaurerei, deren Pläne diese Tiere von Nichtjuden nicht einmal ahnen. Wir nehmen sie gleichwohl in unsere Logen auf, damit sie ihren Brüdern Sand in die Augen streuen. Protokolle 11.7. Die Gnade Gottes hat uns, sein auserwähltes Volk, über die ganze Erde zerstreut und in dieser scheinbaren Schwäche unserer Rasse liegt unsere ganze Kraft, die uns heute an die Schwelle der Weltherrschaft geführt hat.